WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 22. Dezember 1943. Der Todestag der englischen Kinderbuchautorin Beatrix Potter. Obviously had a very strong imagination. Sie hatte immer eine große Vorstellungskraft. Aber ich denke, alle Kinder, die mit Sagen und Märchen aufwachsen, haben eine rege Fantasie. Bei ihr ist das Besondere, dass diese Geschichten und Fantasiebilder sie ihr Leben lang begleiten, während andere Menschen sie mit dem Ende ihrer Kindheit zu vergessen beginnen. Kaninchen in Jacken mit Messingknöpfen. Was haben Sie sich denn da ausgedacht? Ich habe sie mir nicht ausgedacht, sie sind real. Es sind meine Freunde. Ah, Ihre Freunde dienen als Vorlage für die Tierfiguren. Nein, die Tierfiguren sind meine Freunde. Es gab vor Peter Hase schon Benjamin Kaninchen und Sir Isaac Newton. Beatrix Potter ist nicht nur Schriftstellerin, sondern seit Kindertagen auch eine begnadete Zeichnerin. Was hast du heute gezeichnet, Beatrix? Benjamin Kaninchen, wie er da hockt. Oh, seine Ohren werden immer besser. Und wie du die Schattierungen hingekriegt hast, sehr gut, Beatrix. Robert. Nun sag gute Nacht, Kinder. Als Vorlage dienen Beatrix ihre vielen verschiedenen Tiere. Obwohl es in viktorianischen Zeiten nicht üblich ist, Haustiere zu halten, lebt Beatrix in ihrem Londoner Elternhaus mit rund 70 Tieren zusammen. There are photographs showing rabbit hutches and animal. Es gibt Fotografien, die Ausläufe und Käfige für Kaninchen im Garten ihres Elternhauses in Kensington zeigen. Und wenn man sich die Fotografien aus dem Garten genauer anschaut, dann kann man erkennen, dass die Blumenbeete alle eingezäunt sind. So konnte verhindert werden, dass die Kaninchen alles kahl fressen. Beatrix hat außerdem Meerschweinchen, Mäuse, Igel, Eichhörnchen, sogar eine Schlange. Libby Joy, Vorsitzende der Beatrix Potter Gesellschaft mit Sitz in London. Beatrix Interesse unterschied sich von dem anderer Kinder. Sie machte Naturbeobachtungen. Sie wollte etwas über das Verhalten der Tiere erfahren. Sie waren weit mehr als nur Freunde für sie. Die tierverrückte Beatrix wird am 28. Juli 1866 in London geboren. Ihre Eltern sind wohlhabend und verdanken ihren Reichtum dem Baumwollhandel ihrer Vorfahren. Beatrix und ihr Bruder werden sehr liebevoll von Kindermädchen und Gouvernanten erzogen. Das Verhältnis zu ihren Eltern ist zeitgemäß distanziert. Von ihrer Mutter wird Beatrix nie wirklich anerkannt. Ich befinde einige deiner Zeichnungen auch als ganz hübsch. Aber ich werde sie nicht beschönigen, wie dein Vater das tut und sie als große Kunst bezeichnen. There was an artistic tradition in the family. Es gab eine künstlerische Tradition in der Familie. Aber in dieser Zeit war es üblich, dass junge Frauen ans Zeichnen und Malen herangeführt werden. Beatrix Großeltern waren Kunstsammler. Beatrix Mutter malte, ihr Vater auch. Mit ihm machte sie sehr viel mehr als mit ihrer Mutter. Das Verhältnis zur Mutter ist immer ein schwieriges. Gerne hätte die ein Mädchen in hübschen Kleidern gehabt und keines, das auf der Erde liegt, um Insekten und Pilze zu erforschen. Beatrix ist ein stilles, schüchternes Kind, aber trotzdem sehr eigensinnig und entschlossen. Hollywood verfilmt im Jahr 2006 mit dem Streifen Miss Potter das Leben der Engländerin. Also wirklich, Beatrix, welcher Mann heiratet schon ein Mädchen mit solch einem verdreckten Gesicht? Ich will sowieso nicht heiraten, also mach das aber nicht. Aber natürlich wirst du heiraten, alle Mädchen heiraten. Dann bin ich eine Ausnahme, ich will nur zeichnen. Ach, diese alberne Zeichnung. Wer soll dich denn lieben, Kind? Meine Kunst und meine Tierfreunde. Ihre Mutter stellt ihr standesgemäße Heiratskandidaten aus reichem Hause vor, vergeblich. Beatrix will ihre Traum- und Fantasiewelten nicht verlassen. 47 Jahre wohnt sie bei den Eltern. Neben dem Zeichnen beginnt Beatrix Potter, sich Geschichten zu den Tierfiguren auszudenken und verarbeitet sie in sogenannten Bilderbriefen, die sie den Kindern ihrer ehemaligen Gouvernante Annie Moore schickt. Im Jahr 1893 bekommt der kleine Noel so einen Brief. Mein lieber Noel, ich weiß nicht, was ich dir schreiben soll. Darum werde ich dir eine Geschichte über vier kleine Hasen erzählen. Sie heißen Flopsy, Mopsy, Wollschwanz und Peter. Dieser Brief verändert ihr Leben. Annie Moore suggested that Annie Moore hatte die Idee, dass man doch einige der Bilderbriefe als kleine Bücher herausgeben könnte. Es war damals Mode, Geschichten zu erfinden, in denen vermenschlichte Tiere die Helden sind. Und Beatrix war schnell von dieser Idee überzeugt. Sie nahm also alle Briefe wieder an sich, begann mit der Geschichte von Peter Rabbit und machte daraus ein kleines Buch. Beatrix wünscht sich, mit dem Buch finanziell unabhängig zu werden. Sie schickt das Manuskript an 6 Verlage und bekommt nur Absagen. Schließlich druckt sie das Buch auf eigene Kosten mit Schwarz-Weiß-Illustrationen. Einer der Verleger spürte aber, was für ein Potenzial dahinter steckte und machte den Vorschlag, die Illustrationen farbig zu machen, was sie auch tat. Ein Jahr später erschien das Buch und der Rest ist Geschichte. Es waren einmal 4 kleine Hasen, die hießen Flopsy, Mopsy, Wollschwanz und Peter. Sie lebten mit ihrer Mutter in einer Sandgrube unter der Wurzel einer sehr großen Tanne. Beatrix Potter besteht darauf, dass ihr Buch Peter Hase in einem kleinen Format erscheint, damit Kinderhände es gut halten können. Ihre Leser lieben die Abenteuer des vorwitzigen Hasenjungen Peter und die seines Cousins Benjamin. Ihre Figuren sehen so wunderschön aus. Sie sehen wirklich aus wie Hasen oder wie echte Mäuse oder wahrhaftige Frösche. Sie sehen nicht aus wie ausstaffierte Puppen. Nein, sie sehen aus wie Tiere, verhalten sich wie Tiere und gleichzeitig tun sie Dinge, die ein Kind nachvollziehen kann. Und das unterschied die Geschichten von anderen Büchern dieser Zeit. Bei der Konzeption ihrer Bücher legt Beatrix Potter allergrößten Wert darauf, dass Text und Illustrationen stets miteinander korrespondieren. Dafür entwirft sie ein sogenanntes Dummy-Book, quasi ein Vorab-Layout, wo sie Text und Zeichnung perfekt aufeinander abstimmt. Libby Joy von der Beatrix Potter Gesellschaft. Das ist das, was Beatrix Potter von allen anderen abhebt. Denn ich glaube, dass der Text nicht ohne ihre Illustrationen funktioniert, weil beide so eng miteinander verwoben sind. Mit ihren Zeichnungen haucht Beatrix Potter den tierischen Helden Gefühle und Leben ein. Peter Hase, Eichhörnchen Nasper, Feuchtel Fischer oder Flopsy Kaninchen. Sie alle erleben spannende Abenteuer und geraten in Gefahr. So wie Ente Emma Ententropf, die in der Scheune eines gerissenen Fuchses brüten will. Der Mann mit dem sandig roten Bart war so höflich, dass es schien, als ob er Emma nur ungern über Nacht nach Hause ließe. Er versprach ihr, bis zu ihrer Rückkehr am nächsten Tag sorgfältig auf das Nest zu achten. Er sagte, er liebe Eier und Entenküken über alles. Und jedes Mal, wenn du eine Seite umblätterst, tust du das mit Spannung. Wie geht es weiter? Die Aufmerksamkeit der Kinder ist eingefangen, aber immer so, dass es nie zu gruselig war. So wird denn Emma Ententropf am Ende nicht gefressen. Beatrix Potter wird eine der beliebtesten Kinderbuchautoren Englands. Mit Ende 30 ist sie endlich finanziell unabhängig. Und noch etwas anderes findet sie durch die Arbeit als Autorin. Ihr Buch ist für mich sehr wichtig geworden. Sie sind für mich sehr wichtig geworden, Miss Potter. Und Sie für mich, Mr. Warne. Wir müssen es wieder und wieder tun. Der Verlegersohn Norman Warne betreut Beatrix Potter als Lektor. Ihm vertraut sie. Vielleicht, weil er ihr so ähnlich ist. Auch Norman Warne ist Junggeselle und sehr schüchtern. Die Entwicklung ihrer Beziehung ist sehr interessant. Aus der Geschäftsbeziehung wurde Freundschaft, mit großem Respekt füreinander. Sie teilten denselben Humor. Und dann die Entwicklung hin zu einer Liebesbeziehung muss sehr schwierig gewesen sein. Als Unverheiratete wird Beatrix Potter mit fast 40 und noch immer bei den Eltern lebend stets von einer Anstandsdame begleitet. Er wollte sie heiraten, sie wollte ihn heiraten. Und uns wundert heute, dass aus einer so formellen Beziehung eine so große Liebe werden konnte. Die beiden verloben sich heimlich, da Beatrix Eltern Norman Warne für nicht standesgemäß halten. Doch das stille Glück ist nur von kurzer Dauer. Es ist eine sehr interessante, berührende und traurige Geschichte. Er wurde krank und starb. Und sie dachte, dass damit ihr Wunsch nach einem Leben als glücklich Verheiratete auf ewig begraben sei. Das ist sehr traurig. Beatrix Potter braucht Abstand und kauft 1905 im Lake District die Hilltop Farm. Schon als Kind war sie sehr gerne in dieser Gegend im Nordwesten Englands. Well, it is very beautiful. Like one can understand. Es ist eine wunderschöne Landschaft. Man kann gut verstehen, dass sie sich in den Lake District verliebte. In die Täler geschmiegt liegen kleine Gehöfte, kleine Dörfer, satte grüne Wiesen, weißgetünchte Häuser, ein Leben wie aus einer anderen Zeit, alles sehr intakt. Über den Tälern liegen diese riesigen, nackten, kargen, sehr majestätischen Felsen, die sich schützend um das Tal liegen. Very sort of comfortable and welcoming in the valleys. Nach der ersten Trauer beginnt sie wieder zu schreiben und zu illustrieren. Potter setzt jetzt ihrer geliebten Farm ein Denkmal. Ihre Bauernhoftiere wie Schweinchen Schwapp oder Stoffelkätzchen werden zu ihren Heldenfiguren. Als Vorlage der Spielorte dient nun detailgetreu die Hilltop-Farm, der Garten, ihr Wohnhaus und die umliegenden Wiesen, Wälder und Seen. Doch Beatrix Potter verändert sich. Aus der schüchternen, verträumten, realitätsfremden Londoner Schriftstellerin wird eine zupackende Farmersfrau. Yes, although she was a big landowner. Ja, sie war eine richtige Landbesitzerin. Bei Wind und Wetter war sie draußen, half bei den Ernten und bei den Schafen, eignete sich ein enormes Wissen über das Farmleben an und genoss dafür großen Respekt. And very respected for it. Die Zugezogene wird eine preisgekrönte Schafzüchterin. Spezialisiert hat sie sich auf die Zucht der Hertwig-Schafe, die seit Jahrhunderten im Lake District gezüchtet werden. Die Anerkennung ihrer Zuchterfolge geht so weit, dass die Einheimischen sie zur Präsidentin der Hertwig-Schafzüchtervereinigung wählen. Eine ungeheure Auszeichnung für eine Frau. Neben der Schafzucht wird Beatrix Potter zu einer leidenschaftlich kämpfenden Naturschützerin, die sich kompromisslos für ihren geliebten Lake District einsetzt, dessen Ursprünglichkeit bedroht ist. Weil er in der Nähe der nördlichen Industriestädte lag. Die Freizeitindustrie fing an, sich zu Beginn des frühen 20. Jahrhunderts zu entwickeln. Das Eisenbahnnetz wurde ausgeweitet, Straßen ausgebaut, Leute bauten sich Ferienhäuser in die Natur und es entstand eine touristische Infrastruktur. Landwirtschaftliche Flächen sollen in Baugrundstücke für Ferienhäuser aufgeteilt und verkauft werden. Das traditionelle Farmersleben ist in Gefahr. Beatrix Potter weiß, was zu tun ist. Ihre Buchhonorare ermöglichen es ihr, viele Farmen mit viel Land zu kaufen. Auf den erworbenen Höfen setzt sie Pächter ein, die traditionell wirtschaften. Potter finanziert die Instandsetzung von Gebäuden, lässt Zäune ziehen, Bäume pflanzen und die typischen Steinmauern bauen. Ach, ich wünschte, jeder, der hier Land kauft, wäre so aufgeklärt. Sie kaufen eine Farm, beschäftigen die Leute weiter, arbeiten selbst, unterhalten alles. Ja, es macht mich glücklich. Die Amateurlandverwalterin, wie sie sich selber nennt, arbeitet eng mit dem National Trust zusammen, einer 1895 gegründeten Kultur- und Naturschutzorganisation, in dessen Auftrag sie Land und Höfe erwirbt. Dabei an ihrer Seite der Anwalt William Healis. They became friends, they respected sie wurden Freunde und nach ein paar Jahren merkten sie, dass sie Liebe verband. Also diese Liebesgeschichte hat den gleichen Verlauf wie die Liebesgeschichte mit Norman Vaughan. William Healis fragte sie, ob sie seine Frau werden wolle. Da erkannte sie, dass es durchaus noch den Lebensentwurf einer verheirateten Frau für sie gab. Und sie waren 30 Jahre lang glücklich verheiratet bis zu ihrem Tod. Very happily until her death. Beatrix Potter stirbt am 22. Dezember 1943 im Alter von 77 Jahren. Ihre Asche wurde in den Bergen nahe ihrer Farm verstreut. Dem National Trust vererbt sie mehr als 1500 Hektar Land mit 14 Farmen und 20 Häusern. Sie veranlasst, dass auf ihren Höfen nur reinrassige Hertwig-Schafe gehalten werden und Hilltop Farm niemals verpachtet und verändert werden darf. Liebe Joy, ich bewundere sie dafür, dass sie sich neu erfunden hat. Dass sie sich verwandelt hat von einer jungen Kinderbuchautorin in diese unglaublich erfolgreiche Landbesitzerin und Naturschützerin. Das ist eine beachtliche Leistung. It's a remarkable achievement. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de